WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir starten mit einer freien Themennacht jetzt in die neue Woche, wie immer montags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Udo. Udo ist 55. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Udo. Morgen. Um was geht's bei dir? Also ich habe noch mal ein Problem. Ich hatte vor 7 Jahren einen Schlaganfall. Ja. Seitdem bin ich halbseitig gelähmt. Ich war 30 Jahre verheiratet und aus dem Grund, da ich den Schlaganfall hatte, hat meine Frau mich verlassen. Damals, direkt nach dem Schlaganfall? Direkt nach dem Schlaganfall. Ich kam aus der Reha, da hat sie mich ins Heim abgeschoben und dann hat sie die Scheidung eingereicht. Wie war denn die Ehe vorher, vor deiner Erkrankung? Also eigentlich ganz normal. Normal heißt gut? Ich fand ja. Wir haben uns ziemlich gut verstanden, wir haben viel zusammen gemacht. Ja? Habt ihr gemeinsame Kinder? Ein Sohn. Wie alt war der damals, als deine Frau dich verlassen hat? 18, Entschuldigung, der ist jetzt 25. Ja. Erzähl doch mal, wie war denn das? Wie hat deine Frau das denn dann begründet? Was hat sie gesagt? Wie hat sie sich erklärt? So ungefähr, sie kann mich nicht pflegen, das schafft sie nicht, angeblich. Ja, also das ist ja ihre Begründung. Und wenn ich sowieso im Heim wohne, dann können wir uns auch scheiden lassen. Das war so. Achso, so ganz lapidar. Wenn du im Heim bist, naja, Gott, dann können wir uns auch scheiden lassen. Also ungefähr auf diese Art und Weise. Du warst ja vorher wahrscheinlich viele Wochen im Krankenhaus, in einem normalen Krankenhaus. Ja, erst richtig. Ich war in der Reha. Ein halbes Jahr. Ja, aber vorher auch, bevor du in die Reha kommst, in einem normalen Krankenhaus nach dem Schlaganfall. Hat sie dich da normal besucht? Die hat mich auch in der Reha besucht. In der Reha war ich im Sauerland. Ja. Irgendwo, da kam sie auch ab und zu mein. Und wenn sie dann vorbeikam, wie war sie dann zu dir? Also sie hat so einen niederschlagenden Eindruck gemacht. Einen niederschlagenden Eindruck? Niedergeschlagenen. Ich verstehe, einen niedergeschlagenen Eindruck hat sie gemacht. Mhm. Also als wenn ich ihr Leid getan hätte oder so ungefähr. So, jetzt hast du hast einen schweren Schicksalsschlag gehabt, einen Schlaganfall. Ja. An dem du heute noch leidest, wie du gerade gesagt hast. Richtig. So. Ich bin halbseitig gelähmt jetzt. Ja. Dann passiert auch noch in der Situation, dass die eigene Frau, mit der man glücklich verheiratet war, oder man meinte glücklich verheiratet zu sein, verlassen zu werden. Wie hast du das damals verarbeitet und erstmal aufgenommen? Also da hat mir damals noch mehr zu schaffen gemacht, als der Schlaganfall im Endeffekt. Das glaube ich. Du warst dann ja zunächst in einem Heim. Wie ging das denn dann weiter? Da war ich in einem Pflegeheim. Da habe ich mir über Gericht eine Betreuerin zuteilen lassen. Da geht ja nur übers Amtsgericht sowas. Ja, genau. Ne? Dass überhaupt meine Angelegenheiten alle erstmal weiter geregelt werden. Ja. Bist du denn dann in dem Heim geblieben oder konntest du irgendwann zurück nach Hause? Nee, nach Hause könnte ich nicht. Ach, das heißt, du lebst heute immer noch in dem Heim? Ja, im anderen Heim jetzt, aber ich bin jetzt näher wieder nach Hause gezogen, praktisch. Ich wohne jetzt 100 Meter von meiner Frau und meinem Sohn weg ungefähr. Das ist das neue Heim, wo ich jetzt wohne. Wohnt denn der Sohn immer noch bei seiner Mutter? Ich glaube ja. Ich habe gar keinen Kontakt mehr mit denen. Wie lange hast du keinen Kontakt mehr mit deinem Sohn? Auch seit den 7 Jahren. Ach. Das heißt, der Sohn war damals 18 Jahre, also schon ein erwachsener junger Mann. Ja. Und der hat den eigenen Vater nicht mehr besucht danach? versuche jetzt ja manchmal was schreiben, manchmal was über Facebook. Ich meine, das geht, aber komm, tut er nicht. Der hat dich kein einziges Mal in den 7 Jahren besucht? Was heißt, kein einmal war er da, aber das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Für eine halbe Stunde war er mal gucken hier. Wie war denn das dann, als der da war? Wie soll ich mich da ausdrücken? Eigenartig. Ich hatte so viele Fragen, aber er war nicht getraut, ihn was zu fragen, weil ich wollte ihn nicht sofort vergrauen. Mhm. Was wäre denn deine wichtigste Frage an ihn gewesen? Ja, warum überhaupt? Erstmal, warum er sie nie sehen lassen hat. Das verstehe ich. Das ist auch die richtige Frage. Ja. Wenn deine Frau schon sich so seltsam benimmt, ja, finde ich, und ich habe da auch kein Verständnis für, muss ich sagen, wenn die Ehe gut war, wenn sie dich geliebt hat, lässt man einen Menschen nicht fallen, wenn er krank wird. Punkt, aus, Ende der Diskussion. Richtig, das finde ich auch. Ja, ja. Aber der Sohn, wieso lässt der Sohn dich auch fallen und kümmert sich nicht um den kranken Vater? Habe ich kein Verständnis für. Null. Wenn ich das wüsste, wäre ich auch einige gerade schlauer. Wer hat denn überhaupt noch so aus deiner früheren Zeit zu dir gehalten, nachdem du so krank geworden warst? Meine Geschwister, die tun alles für mich. Wenn ich darf, wenn ich was hab, die wollen nur anrufen, die sind sofort da. Wenigstens das und Gott sei Dank. Ja. Bist du so angeschlagen, dass du nicht alleine in einer Wohnung leben könntest? Ja, richtig. Also ich kann mich nicht selbst versorgen, das geht nicht. Also selbst waschen geht nicht, anziehen? Anziehen geht nicht. Duschen geht nicht? Unter Umständen ja, aber auch nur mit Hilfe. Mit großer Hilfe. Ich verstehe es. Alleine auch nicht. Mhm. Wie verarbeitest du das denn, Udo, dass du deine Frau und deinen Sohn quasi verloren hast? Also ich habe Angst, dass ich zum Alkoholiker werde mittlerweile. Ich fange an zu saufen, glaube ich. Du fängst an zu saufen? Ja. Was heißt das? Wie viel trinkst du am Tag? Also nicht regelmäßig. Also so pro Tag so 2-3 Flaschen Bier auf jeden Fall. Aber jetzt mittlerweile habe ich da Phasen zwischen, da trinke ich so eine halbe Pulle Schnaps am Abend. Oh. Heute auch? Nee, heute nicht. Das Udo, diesen Triumph darfst du deiner Frau nicht auch noch geben, dass sie dich jetzt quasi im Nachhinein so auch noch weiter kaputt macht. So darf das nicht enden. Nee. Ich verstehe sehr gut, dass das total weh tut. Ja. Total. Und auch, dass der Sohn dich fallen gelassen hat, tut auch total weh. Ja, klar, tut das weh. So, aber da darfst du dich jetzt nicht deshalb noch weiter zerstören. Du hast schon ein schweres Schicksal genug durch deine Erkrankung. Deswegen bin ich ja froh, wenn man mit anderen darüber sprechen kann, der nichts damit zu tun hat im Endeffekt. Ja. Erzählst du deinen Geschwistern auch, dass du anfängst zu trinken? Ja, dann kriege ich Ärger mit denen. Die regen sich schon auf, wenn ich eine Flasche Bier trinke. Ja, sie haben ja recht. Gegen eine Flasche Bier hat ja keiner was einzuwenden. Aber wenn es so wird, wie du es gerade geschildert hast, ist das schon schlimm. Ja, und da, wie gesagt, da habe ich Angst vor. Selber, dass ich da ganz, ganz unter die Räder komme. Und dann kommst du ganz unter die Räder. Ja. Du bist ja jetzt schon ein sehr angeschlagener Mann. Und wenn du jetzt auch noch ein schwerer Alkoholiker wirst, ist das Restleben, was du jetzt auch noch hast und was du vielleicht auch genießen kannst, und ich wünsche es dir von Herzen, machst du dir auch noch kaputt damit. Ja, ich weiß ja selber, deswegen versuche ich mir das irgendwo von der Seele wenigstens zu reden. Mhm. Ich finde, wie lange geht denn das jetzt schon so mit dem Alkohol? Alkohol geht ja jetzt ungefähr so ein Dreivierteljahr. Ja, da kann man jetzt noch ganz gut die Notbremse ziehen, finde ich. Ja. Gut, dass du angerufen hast. Und wir werden dich jetzt im Hintergrund weiter beraten, Udo, was du auch noch an Hilfe bekommen kannst. Oder das ist ja bei dir ist ein spezieller Fall, dass du da in einem... Kannst du das Heim eigentlich verlassen mit Rollstuhl? Natürlich kann ich das verlassen. Das kannst du. Okay, das war schon mal ein ganz guter Hinweis. Wir überlegen jetzt im Hintergrund, was wir dir noch an Ratschlägen geben können, wo du dir auch zusätzliche Hilfe holen solltest, unbedingt. Damit du einen regelmäßigen Ansprechpartner hast und dass dich jemand auch seelisch betreut, okay? Ja. Gut, Udo. Die Christina, meine Psychologin, ruft dich an. Alles weitere im Hintergrund. Ja, alles klar. Ich danke dir, Domian. Ne? Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, bis dann. Ne? Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Michaela ist 40. Guten Morgen, Michaela. Hi, Domian. Hallo Michaela. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Oh je, aber wir schaukeln das schon. Ja, alles wird gut. Genau, um was geht's, Michaela? Also es fing damit an, dass ich vor, ich glaube, 5 Jahren eine Anzeige in der Zeitung gesehen habe. Und da hieß es, wir haben im Krematorium Tag der offenen Tür. Ja. Ja. Und da habe ich dann meinen Freund angerufen und habe gesagt, Mensch, da können wir doch mal hingehen. Da wolltest du hingehen? Ja, da wollte ich gerne hingehen. Einfach mal so? Einfach mal so. Weil ich dachte irgendwie, Mensch, ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht und habe gedacht, also wenn ich mal sterbe, würde ich gerne verbrannt werden. Mhm. Weil ich, glaube ich, nicht in der Erde liegen möchte. Und wenn die Würmer kommen und so, das wollte ich gerne nicht. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, dann gucke ich mir das doch mal an. Damit man schon mal weiß, was... habe ich ja keine Chance mehr. Genau, damit man schon mal weiß, was auf einen zukommt. Ja, ganz genau. Und da habe ich gedacht, da komme ich doch einfach mal hin und habe gedacht, wenn ich meinen Freund anrufe, dann sagt er, sag mal, spinnst du, da gehen wir im Leben nicht hin. Ja. Und dann habe ich da angerufen und dann sagt er, das ist eine super Idee, gehe ich auch mal hin. Guck, und dann seid ihr beide hingewandert. Ja, genau. Wie war's? Und dann sind wir da hingegangen und da waren auch bestimmt 20 andere Leute. Mhm. Und das war wirklich nett. So, also, nett? Ja, es war wirklich nett. Also der, also ich wohne in Hamburg, ne? Man kennt das wahrscheinlich, Ohlsdorf, der größte Friedhof Europas. Mhm, Den kenne ich sogar von Köln aus, ist mir das ein Begriff? Ja, da guckst du mal. Ja. Und es ist auch wirklich ein schöner Friedhof. Also es ist toll zum Spazierengehen, es ist riesengroß. Mhm. Viele bekannte Leute liegen da. Mhm. Und ja, es war einfach wirklich... Was genau habt ihr denn da gesehen dann bei dem Tag der offenen Tür in dem Krematorium? Das willst du gar nicht wissen. Doch, also es gibt, jetzt will ich alles wissen. Also man hat erstmal die Ohren gesehen, was man natürlich machen kann. Es gibt natürlich viele verschiedene Ohren, ob aus Stein oder Porzellan oder wie man die verschickt per Post oder aus Papier, was auch immer. Und da kann man natürlich hinten ins Krematorium gehen. Es gibt eine Führung von dem Chef, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, wie Hamburger halt so sind, der war sehr locker und sehr offen. Und dann sagt er auch, es gibt diese Frauenweisheit, wo viele Leute immer sagen, ja, ist denn der da wirklich drin? Man weiß es nicht so genau. Mhm. Und dann sagt er, also wenn da Frau Müller draufsteht, ist da auch Frau Müller drin. So. In der Tat misstraue ich denen ja auch immer, ob da wirklich Nein, dann... Nein, das ist nicht so. Ist so. Also ich habe, das ist tatsächlich so. Also die sind da sehr, sehr präzise. Wie machen die das denn genau, dass man, dass Frau Müller, dass die Asche von Frau Müller auch wirklich die Asche von Frau Müller ist? Also es gibt da eine Bahre auf einer, die wird da reingefahren und vorher wird ein Stein reingelegt. Ah ja, genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Der nicht verbrannt werden kann. Ja, ja, Und der ist dann am Ende auch noch drin, dass man genau bei der Nummer ablesen kann, wer denn da drin war. Also das wissen die ganz genau. Nun werden ja nicht trotz der großen Hitze, wie viel haben sie dir erklärt, wie viel Grad es da wird? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also es wird schon sehr, sehr heiß. Ungeheuer heiß. Aber trotzdem verbrennen die Knochen des Menschen ja nicht. Hat man euch gezeigt, was da mit den Knochen gemacht wird? Ja, absolut, absolut. Also es wird verbrannt, ich glaube ungefähr 90 Minuten dauert das. Mit Sarg, ne? Ja, ja, natürlich. Und man kann auch, das ist natürlich ein bisschen prickant, das will auch nicht jeder wissen, aber man kann da, also wie wenn du eine Haustür hast und du guckst, wer vor der Tür steht, genauso kannst du da auch reingucken. Mhm. Konntest du reingucken? Wurden ja, dazu, kann ich, ja, ja, absolut. Und wurden da welche verbrannt, als ihr ja, da wart? Ja, absolut. Ach. Und du hast reingeguckt? Ja, mehrmals. Was hast du da gesehen? Also ich war jetzt auch schon in 2 Krematorium. Ich war auch schon im zweiten. Was hast du da gesehen in diesem, durch das Guckloch? Ich finde das, das hört sich echt ein bisschen blöd an, aber ich fand das sehr heimelig. Also es war sehr warm und sehr, ja, gemütlich kann man nicht sagen, aber es ist ganz Ekliges. Ja gut, bei 1000 Grad ist es natürlich ein bisschen heimelig. Aber wie hast du den Verbrennungsvorgang gesehen? Konnte man den sehen? Ja, absolut. Wie stelle ich mir das vor? Da fällt der Sarg irgendwo in ein Feuer oder in eine Glut oder wie sieht das da aus? Ja, es geht ganz langsam, dass es halt der Sarg verbrennt und dann verbrennt irgendwann der Mensch. Also es ist irgendwie, ich fand es nicht wirklich schlimm. Hast du, während du da durchgeguckt hast, auch den Menschen gesehen, wie der verbrennt? Ja, natürlich. Und da darf man einfach so reingucken als Besucher? Da darf man reingucken, ja. War dir das nicht gruselig, als du dann den brennenden Kopf gesehen hast? Nein, gar nicht. Konnte man noch das Gesicht des Toten sehen? Nein, also du guckst von hinten im Endeffekt auf den Kopf so, aber das ist, nein, das ist überhaupt nicht gruselig. Also ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal eine Leiche gesehen. Das fand ich sehr gruselig. Aber einen verbrennenden Toten fand ich überhaupt nicht gruselig. So, wir waren bei den Knochen. Was passiert mit den nicht verbrannten Knochen? Die werden dann nochmal zermahlen. Und dann geht das in die Urne. Wer macht das Zermahlen? Das machen die im Krematorium. Ja, aber wie macht man das? Von Hand? Oder kommen nein, die... nein. Also alles automatisch? Das wird alles automatisch gemacht. Und dann kommen die nun zermahlenen Knochen in die Urne, genau. Zu der Asche mit rein. Und dann ist der genau. Das ist dann nur noch so ein wie ein ganz feiner Sandstaub oder so, so ein... Und dann Deckel drauf und das war's dann. Ja, genau. Ich finde übrigens und absolut... Das ist sehr pietätsvoll. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe in einem Krematorium, die gehen da sehr pietätsvoll mit um. Und also ganz, ganz viele nette Leute. Und die sind wirklich, das ist ganz, ganz toll. Mhm. Also da braucht man keine Angst haben oder keine Angst haben, dass nicht das in der Urne ist. Das ist so. Ja. Nun warst du nochmal in einem Krematorium, sagst du? Ja, genau. Warum? Was zieht's, zieht es dich jetzt immer wieder dahin? Also ich habe viele Jahre im Hotel gearbeitet und ich habe letztes Jahr einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt und konnte in dem Beruf nicht mehr arbeiten und dachte so, ja, ich muss irgendwas anderes machen und stieß dann auf eine Anzeige von einem Bestatter und habe gedacht, das hat mich doch vor ein paar Jahren schon mal interessiert, da gucke ich doch nochmal. Und habe jetzt da 4 Wochen ein Praktikum gemacht und war natürlich wieder mittendrin. Ach so, du machst zurzeit auch noch ein Praktikum bei einem Bestatter. Ja, es ist jetzt gerade zu Ende, aber ich habe das 4 Wochen gemacht, ja. Und du hast ja nur einmal, wie du es gerade gesagt hast, einmal einen Toten gesehen? Einmal einen Toten gesehen. Das ist aber seltsam. Das Geschäft eines Bestatters ist doch jeden Tag, sich mit Toten zu beschäftigen. Ja, aber hier in Hamburg gibt es viele Bestatter und es ist schon mal ein bisschen, also es dauert schon mal ein bisschen. Und wie war das, als du diesen Toten gesehen hast? Wo hast du den zum Beispiel gesehen? Also es war eine Tote und wir mussten die umbetten sozusagen. Also es gibt ja diese Kühlstation, sage ich jetzt mal. Ja. Wo die zwischengelagert werden und dann muss man die halt umbetten in einen anderen Sarg, um die entweder zum Krematorium zu bringen oder aber direkt zur Bestattung. Ja. Und das war schon ganz schön krass. Und da hast du geholfen bei, da hast du sie auch mit angefasst? Ja, aber das war schon, also das soll man sich nicht so leicht vorstellen. Mhm. Das ist schon ganz schön heftig. Mhm. War das eine alte Frau? Nee, das war eine ganz junge Frau. Ich glaube, dann ist es wahrscheinlich für die Menschen, die damit zu tun haben, vielleicht noch schwerer als mit einem alten Menschen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch vorher auch in meiner Bekanntschaft oder Verwandtschaft, natürlich habe ich Beerdigungen mitgemacht, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der tot war. Und man stellt sich das auch so leicht vor und man sieht immer CSI New York und so. Aber das ist natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Das ist anders als im Fernsehen. Ja. Was heißt und wenn das? Man dann wirklich davor steht und sagt so, ich mache den Sarg jetzt auf, sagte mein Chef, und wir betten die jetzt um. Und ich dachte so, nein, ich bin nicht dabei. Aber ich musste. So und das war schon ganz schön krass. Jetzt hast du dein Praktikum beendet. Und heißt das, dass du rein willst in den Job oder vielleicht auch eher nicht? Schwierig. Also doch, ich würde das schon gerne machen, weil das wirklich toll ist. Das habe ich auch vorher schon im Vorgespräch gesagt. Wir haben eine Trauerfeier gehabt und es war für mich wirklich schwierig, weil ich die ja vorher gesehen habe. Und wir haben das alles schön gemacht. Und wie gesagt, also ich war vorher im Hotel. Das ist auch... nicht wirklich anders. Also da macht man auch alles schön für die Leute und so. Hört sich natürlich blöd an, ist aber so. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen deinem alten Job. Ja. Absolut. Dennoch und wirst du, wenn du als Bestatterin arbeitest, natürlich immer und immer wieder auch mit Toten zu tun haben. Natürlich. Du musst sie anfassen. Aber das ist ja bei dir auch nicht anders. Du hast wahnsinnig viele Gespräche mit wirklich kranken, alten, sterbenden Leuten zu tun. So. Und dafür muss man natürlich das Herz haben. So. Und also, ja, du weißt ja, wie es ist. Willst du es oder willst du es nicht? Ja, doch, absolut. Du willst. Absolut. Das heißt, die Chance hättest du auch dann eventuell bei dem Bestatter zu arbeiten? Wo ja, ja. Ah, ja, ja. Ja, Michaela, eine Frau mit 40, die nochmal einen anderen Berufsweg einschlägt. Ja, irgendwer muss es ja machen. Irgendwer muss es machen, und das ist völlig klar. Und je mehr Menschen das wirklich mit Herzblut machen, auch mit Anteilnahme, umso besser ist es natürlich. Ja. Ja. Aber ich würde gerne noch was sagen. Also wenn Hella und Cornelia zuhören, ich habe gerade vor ein paar Tagen irgendwie das Bild gesehen von Dirks Grab. Mhm. Großartig. Mhm. Dann mit der Bank und so, entzückend, wirklich. Ja, Hella hat, ganz toll. Hat ihrem alten Freund eine wirklich kleine rosa Bank geschenkt. Ja. Und diese rosa Bank steht jetzt neben seinem Grab hier ja. in Köln auf dem Melatenfriedhof. Ja. Und da steht drauf. Und bei Facebook haben ihn mir auch nochmal viele bedacht irgendwie. Ja. Also wirklich sehr süß. Da Hella und Conny diese Sendung sehr oft oder fast immer verfolgen, ja, werden absolut. Sie sich jetzt freuen, dass du das gesagt hast, Michael. Ja. Ich danke dir. Ja, und gerne. Alles Gute dann, wenn du in den neuen Job reingehst, dass alles so gelingt, wie du das gerne möchtest. Ja, super. Michaela, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 5050. Ja, vorige Woche war ja der Todestag von Dirk Bach und anlässlich dieses Todestages hat Hella von Sinn. Dirk diese Bank gespendet und dafür gesorgt, dass diese kleine Bank neben dem Grab jetzt steht. Hier ist Sven. Sven ist 42. Sven war da und Sven war 42. Dann sage ich euch einfach mal unser Thema. Jetzt am Mittwoch. Am Mittwoch heißt das Thema, das habe ich aus Liebe getan. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die aus Liebe die irrsinnigsten Sachen schon gemacht haben. Die vielleicht große Opfer gebracht haben, die eine Straftat begangen haben. Oder die sich vielleicht zum Vollidioten gemacht haben. Das tun wir alle ja gerne, wenn wir verliebt sind. Oder vielleicht habt ihr eurem Liebsten oder eurer Geliebten auch eine wahnsinnige Freude gemacht, sodass er oder sie komplett von den Socken war. Also, das habe ich aus Liebe getan. Unser Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr oder auch natürlich gerne während der Sendung dann anrufen. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist der Patrick. Patrick ist 37. Guten Morgen, Patrick. Hallo Jürgen. Hallo Patrick. Dich. Kannst du mich hören? Sehr gut, ja. Es ist ja wahnsinnig, dass ich dich mal sprechen darf. Patrick, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin von deinem ersten Anrufer noch so mitgenommen. Der ist auch krank, genauso wie ich. Aber ich habe Gott sei Dank Familie und Frau. Und möchte dazu noch eine Sache sagen, Jürgen. Es gibt immer Möglichkeiten, dass man irgendwie ein eigenes Zuhause haben kann. Es gibt Leute, die einem helfen, polnische Leute, die man über die Krankenkasse bestellen kann. Mhm. Naja, das möchte ich halt dazu sagen. Jetzt ja. zu mir. Jetzt zu dir. Ja, ja, zu mir. Ich bin auch krank. Ich habe eine Frau und eine Tochter. Das ist alles ganz schön. Das ist mein Vorteil, die ich auch wahnsinnig liebe. Was hast du denn für eine Erkrankung? Ja, was? Ich habe eine Muskelkrankheit. Jetzt ist es mit dem Rücken angefangen. Mit was? Ich habe eine Muskelkrankheit, jetzt ist es mit dem Rücken angefangen. Mit dem Rücken? Hm. Ja, das heißt, die Wirbel verdrehen sich und drücken auf den Rücken, auf die Rückenmarkskanäle. Ja, somit kann es dann sein, dass ich von jetzt auf gleich keine Luft mehr bekomme. Und wahrscheinlich verbunden mit irrsinnigen Schmerzen auch. Richtig, ich bekomme Opiate und Morphium und all so ein Zeugs. Und die Gefahr besteht, dass du irgendwann nicht, dass du plötzlich nicht mehr atmen kannst? Das, meine Frau hat das sehr gut, sehr, sehr gut im Griff, was du jetzt hörst, mein Sauerstoffgerät, hat das sehr gut im Griff, die kann das sehr gut steuern. Was heißt das denn, sie kann das steuern? Wenn du kurz davor bist, was kann sie machen? Wenn ich kurz davor bin, dann kommt halt der Rettungsdienst, der Notarzt und wenn es ganz schlimm wird, dann intubieren die einen halt auch mal. Wie oft ist das schon passiert? Bevor ich den letzten Doktor kennengelernt habe, der mir sehr, sehr gut hilft, also war das schon ganz häufig. Man kann das jetzt sagen, in dem letzten Jahr vielleicht 5-mal. Ach du je. Ja, das ist ziemlich heftig. Also, du schwebst an den höchsten Lebensgefahr. Ja, das will ich nicht sagen, in dem Moment halt, aber man kriegt es ja nicht mit, nicht? Ja gut, aber wenn man dich nicht beatmet, dann würdest du ersticken. Richtig, dann ersticke ich. Aber gerätst du denn nicht in eine ungeheure Panik, wenn du das merkst, es kommt jetzt wieder? Ja, es kommt, jetzt kommt auch wieder, es ist auch manchmal so eine psychische Angst, aber ich sage mir dann immer, irgendwann kommt man dann in ein Stadium, wo man dann nichts mehr merkt. Man wird bewusstlos oder sonstiges. Das ist ja nicht nur das. Manche Ärzte, bis sie das am Rücken festgestellt haben, die haben immer gesagt, ach, da ist nichts und dies und das. Da wird man ja als Blödmann hingestellt. Wie heißt denn deine Erkrankung? Also ich habe jetzt eine Muskelkrankheit, das hatte ich schon, habe ich schon länger, das ist angefangen mit einer leichten Spastik. Danach hatte ich eine Leistenhernie, einen Bruch. Und dabei hat man was verfuscht. Und dabei ist das alles schlimmer geworden. Und du hattest vorher eine Muskelerkrankung? Hat die einen Namen, diese Erkrankung? Ja, Spastik. Einfach Spastik? Eine Spastik, eine spastische Lähmung. Wie, und dann hattest du eine Leistenbruch? Eine Operation oder was? Eine Leistenbruchoperation. Ich bin halt zum Arzt gegangen. Auf einer Seite? Richtig, war noch fitter. Ja. Und da ist das damals, darf ich das vorsichtig ausdrücken, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, man hat lange prozessiert. Da ist das damals versaubeutelt worden, ich konnte auch kein Wasser mehr lassen. Du hast einen ganz normalen Leistenbruch operiert bekommen, was ja im Prinzip ein Routineeingriff für Chirurgen ist. Richtig. Und der ist so daneben gegangen, dass du jetzt so schwer erkrankt bist. Richtig, richtig. Da kommt ein Stein nach dem anderen. Und ja. Kannst du dich denn bewegen oder sitzt du im Rollstuhl? Ich sitze, wenn ich kann manchmal sitzen, mal eine halbe Stunde, dann liege ich wieder, dann sitze ich wieder. Das ist auch ein Martyrium für meine Frau. Und wie ging es dir vor der Operation? Besser wie heute. Konntest du da normal gehen? Ich konnte mich bewegen, viel, viel besser bewegen. Ich humpelte halt damals, aber es geht halt heute alles nicht mehr. Wie lange liegt die Leistenbruchoperation zurück? 2011, noch gar nicht so lange. Mhm. Hat sich das mit der Blase wieder eingependelt? Nein. Nein, auch nicht. Das wird auch nicht mehr. Das heißt, du hast keine Macht darüber, wenn du zur Toilette musst. Das fließt einfach so raus. Das ist das Schlimme. Das wäre schön, wenn es einfach so rausfließen würde. Man muss jeden Tag 4 bis 6 Mal einen Katheter in die Harnröhre schieben. Aber warum hast du dann keinen Dauerkatheter? Verträgt mein Körper nicht. Ach du lieber Gott, was für eine Tortur. Was für eine Tortur. Du brauchst, der muss mehrfach am Tag der Katheter gelegt werden, damit du den Harn abfließen lassen kannst. Richtig. Und das alles als Folge einer vermurzten Leistenbruchoperation. Richtig. In Kombination mit deiner Vorerkrankung schon. Richtig. Es sind Prozesse gelaufen, sagst du. Was ist dabei rausgekommen? Nix. Man ist immer der Blödmann. Auch heute noch, wenn man zu gewissen Krankenhäusern kommt, die sagen, ja, wir können nichts für sie tun und so weiter. Da muss man immer zu dem einen bestimmten Arzt und der weiß genau, was zu tun ist. Wie war denn der Urteilsspruch? Du warst vor Gericht deshalb. Man hat damals gesagt, es ist nicht mehr nachweisbar. Es wäre ein ungeheurer Schicksalsschlag, aber ich müsste einfach damit leben. Kein Schmerzensgeld, keine Entschuldigung. Nein. Kein, es tut mir leid und so weiter. Gar nichts. Das heißt, du musst dich jetzt damit arrangieren, mit dieser schweren Erkrankung. Ich muss, ob ich will oder nicht. Und es ist manchmal, obwohl ich auch im Vorgespräch gesagt habe, ich bin ein Kämpfer, aber es ist nicht immer so, man kann nicht immer kämpfen und manchmal fällt der Kopf ganz schön weit runter. Ja. Du bist jetzt 37 Jahre lang, wann fing die Grunderkrankung an? Die Grunderkrankung hat man gemerkt, da war ich 10 Jahre alt. Ach, das heißt, dein ganzes Leben fast mit der Erkrankung verbracht. Ja, aber damit konnte ich gut leben, weil es war ja nie so schlimm wie heute. Alles hat ja diese OP versaut, nicht? Was kann man denn jetzt, wie kann man dir jetzt noch helfen? Du hast einen guten Arzt, hast du inzwischen, was macht der? Ja, ich habe einen, bitte? Du hast einen guten Arzt, was macht der im Moment mit dir? Der spricht viel mit mir, ich habe 2 gute Ärzte, die sprechen viel mit mir. Der reponiert das wieder richtig, drückt da so die Wirbel wieder so, wie sie sein müssen. Mhm. Also sprechen ist ja sehr gut oder richtig, aber das reicht ja nun auch nicht aus. Richtig, das hält 14 Tage und ich bekomme schweres Morphium und dann muss ich da wieder hin. Und so weiter und immer wieder und immer wieder. Und immer wieder und immer wieder. Mit 37 Jahren. Ja, und heute sage ich, heute Freitag oder so habe ich schon mal angerufen. Und heute sage ich, boah, ich versuche es nochmal, weil manche höre ich immer, ach, denen geht's auch schlecht. Und dann sage ich immer, ihr müsst den Mut trotzdem fassen und trotzdem weitermachen. Mhm. Egal, was passiert. Es gibt immer einen Weg weiter. Jetzt hast du es ja selbst gerade schon gesagt, das große Glück, dass du sehr abgefedert bist durch deine Partnerin. Ja. Beschreib mal die Beziehung. Wie lange kennt ihr euch und wie ist die Beziehung? Meine Beziehung ist gut. Wir sind jetzt verheiratet 8 Jahre. Meine damalige Partnerin war von heute auf morgen weg. Ich bin also nachts krank geworden. Nächsten Tag war sie weg. Also auch so eine Geschichte? Ja, die war einfach weg. Ja. Auch wegen der Erkrankung, genau wie wir es gerade am Anfang bei Udo gehört haben. Richtig, da hat die Schwiegermutter gesagt, was willst du jetzt noch mit dem? Jetzt kann er gar nichts mehr. Mhm. Was willst du mit dem noch? Ich bin erschüttert, das höre ich hier so oft und bin fassungslos darüber. Ja. Und, aber dann hast du deine andere Frau, deine jetzige Partnerin kennengelernt. Richtig. Und wie gesagt, sie sagte mal, mein lieber Mann, was wir durchmachen, das haben manche vielleicht in 20 Jahren noch nicht. Es ist manchmal auch nicht einfach, aber wir stehen zueinander. Habt ihr Kinder? Eine Tochter, ja. Ja. Ja. Wie ist das überhaupt, wenn man so krank ist und gerade in dem Bereich auch so angeschlagen, kann man da Sexualität leben? Kann man, mit bestimmten Medikamenten, und ich wollte auch mit meiner Frau dieses Kind, das wollen wir beide, das geht schon noch. Natürlich nicht mehr, ich kann natürlich nicht mehr wie ein Fußball durchs Bett hüpfen. Ja, ist klar. Das geht nicht mehr, ich liege halt, aber es geht. Aber du bist jetzt wahrscheinlich Frührentner, ne? Ja. Ja. Das ist das einzigste Gute. Ich sage immer, Geld ist nicht alles, aber da geht es mir ziemlich gut. Also seid ihr abgesichert finanziell? Ja. Das ist ja auch schon mal eine große Beruhigung, wenn man schwer krank ist und auch noch wenig Geld hat. Ja, das wäre auch ganz schlimm. Aber was ich auch noch sagen möchte, Jürgen, man versucht immer zu Psychologen zu gehen und die können alle gut reden, die stecken aber nicht in meiner Haut, verstehst du? Ja. Ich gucke jeden Abend deine Sendung. Ich sage jeden Abend, oh, jetzt ist wieder ein Tag vorbei und ich höre so viele Geschichten. Und dann sage ich manchmal immer, ach, mir geht's doch noch gut. Und dann freue ich mich immer aufs nächste Mal, wenn dann der Dienstag ist. Patrick, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass wir ein bisschen miteinander haben reden können. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass deine Krankheit sich beruhigt und dass es nicht schlimmer, auf jeden Fall, dass es nicht schlimmer wird. Das ist ja schon das immer wird sehr nicht gut. Besser, Domian, das wird schlimmer werden. Ja, aber dass du weiterhin Kraft hast, dagegen anzugehen und dass vor allen Dingen auch die schöne kleine Familie bestehen bleibt und dir Schutz gibt und Kraft, das wünsche ich dir von Herzen. Danke. Sehr, sehr, sehr gerne, Patrick. Alles Gute und schönen Gruß an deine Frau, Freundin. Danke. Ich habe noch eine Frage, Domian. Gerne. Das würde ich jetzt nicht ganz gerne so in der Öffentlichkeit fragen. Kann man noch mal einmal mit deinem Psychologen... Ja, natürlich, sehr gerne, klar. Wir rufen dich gerne gleich nochmal an, Patrick, gerne. Danke. Dann legst du auf und wartest auf den Rückruf von Christina. Danke. Gerne. Ja. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Danke. Wir haben 1.32 Uhr und es geht weiter mit Simone. Simone ist 40. Hallo Simone. Hallo Domian. Simone, weswegen rufst du an? Ja, also ich bin an einer chronischen Hepatitis C erkrankt. Die habe ich mir eingefangen durch jahrelange Drogenerfahrung, die man besser nicht machen sollte. Bitte? Die? Also ich war heroinabhängig. Sag's nochmal, ich hab's nicht verstanden. Der langen Drogen. Heroinabhängig, ja. Das heißt, mit verschmutzten Spritze hast du es ja eingefangen. Ja, ja. Seit wann hast du Hepatitis C? Seit 1995. So lange schon. Nun ist Hepatitis C, das wissen so wenig Leute, eine extrem schwere Erkrankung. Durchaus mit HIV vergleichbar. Ja. Und sehr schwer und kaum zu behandeln. Kaum zu behandeln, genau. Also ich habe jetzt schon zweimalig eine Interferontherapie gemacht. Einmal sogar ein Jahr lang. Die zweite Therapie 7 Monate lang. Beschreibst du mal, was man in dieser Therapie macht? Bitte? Beschreibst du mal, was man in dieser Therapie macht, was da passiert? Ja, also die macht man zu Hause ambulant. Man spritzt sich einmal die Woche und nimmt jeden Tag Tabletten. Also es sind dann Rebetol oder Rivavarin ist der Inhaltsstoff. Das kann man aber alleine dann zu Hause machen. Ja, aber man ist ein Couch-Potato. Man ist platt und man... Man ist total platt. Ist das vergleichbar mit... Ausgefallen. Ist vergleichbar mit einer Chemotherapie. Ja, es ist vergleichbar mit einer Chemotherapie. Wie geht es dir heute? Miserabel. Wie sind deine Symptome? Beschreib mal. Also ich bin halt chronisch müde. Ja. Und es kommt jetzt dazu, dass ich mittlerweile, weil die chronische Hepatitis C ja meine Leber dermaßen angegriffen hat. Entschuldigung. Genau, das muss man vielleicht nochmal erklären, dass natürlich das eine schwere Lebererkrankung ist. Ich habe jetzt mittlerweile eine Leberzirrhose. Stadium. Und es würde auch nichts bringen, in dieser Situation eine neue Leber zu transplantieren, weil die Viren der Hepatitis C die neue Leber quasi platt machen würden. Weil du die Viren im Blut hast und die würden dann die neue Leber wieder angreifen. Ja, genau. Leberzirrhose in der fortgeschrittenen Form, was bedeutet das? Leberzirrhose im Stadium C, 2 Jahre. Ohne Therapiemöglichkeit. Jetzt ist dieses Jahr ein neues Präparat auf den Markt gekommen. Das werde ich auch ausprobieren. Das gibt dir Hoffnung. Anfang November, es gibt ein bisschen Hoffnung. Aber da steht halt noch ganz viel dahinter. Weißt du, ich habe einen Sohn geboren. Ja. Ich wollte zwar nicht schwanger werden. Das ist passiert. Und ich habe ihm leider Gottes diese chronische Hepatitis C mitgegeben. Obwohl wir im Krankenhaus alles probiert haben, ihn von der Infektion fernzuhalten. Also sprich vorzeitigen Kaiserschnitt. In der 38. Woche. Ich habe ihn nicht gestillt. Ja? Wie alt ist denn dein Sohn jetzt? 10 Jahre. 4 Jahre. Und der Kleine ist schon an, Hepatitis C erkrankt. Ja. Was kann man denn bei so einem kleinen Kind dagegen tun? Gar nichts. Man muss abwarten. Das Kind muss erst ins Erwachsenenalter kommen, um ihn überhaupt laut momentaner Entwicklungsgeschichte von der Medizin her, kann man ihn erst therapieren, sobald er im Erwachsenenbereich ist. Sprich, 18. Ja. Kann man nur hoffen, dass bis dahin vielleicht noch ein noch wirkungsvolleres Medikament gefunden wurde, was man jetzt ausprobiert. Lebst du mit dem Kind alleine? Ja. Wo ist der Vater? Ich habe allerdings meine Mutter als Rückhalt und sie ist mir ein guter Rückhalt. Also sie lebt in 2 Kilometer Entfernung und sie ist halt immer für mich da. Und was ist denn mit dem Vater des Kindes? Der kümmert sich nicht drum. Du wolltest nicht schwanger werden, aber es ist passiert. Ja. Du sagst das so zögerlich? Bitte? Du sagst das so zögerlich? Meinte ich jetzt gar nicht zögerlich. Also es ist halt, er kümmert sich nicht drum. Es tut mir selber leid, dass er von seiner Seite aus auch nichts macht. Du, ist das ja schon furchtbar genug, wenn man in den jungen Jahren, du bist auch 40 Jahre erst alt, eine so schwere Erkrankung hat, auch mit so einer schlechten Perspektive. Jetzt hast du auch noch ein kleines Kind. Wenn du eine schlechte Perspektive. Bitte? Es ist eine ganz, ganz schlechte Perspektive. Was denkst du jetzt, wenn du über deine Zukunft und die Zukunft des Kindes nachdenkst? Ich denke mir, wenn ich die Augen zumache, weiß ich nichts mehr. Wird denn der Junge bei deiner Mutter bleiben können? Das ist so kompliziert. Das tut auch unwahrscheinlich weh, aber ich beschäftige mich unwahrscheinlich oft damit. Und er hat also meine ältere Schwester, die ist 8 Jahre älter als ich. Sie wohnt allerdings in Wuppertal, das ist ja gute 2,5 Stunden von hier entfernt, Fahrzeit im Auto. Sie ist die Patentante, sie würde sich um ihn kümmern. Ja? Aber er würde ja allerdings aus seinem ganz gewohnten Umfeld rausgerissen werden. Meine Mutter ist 72, sie ist noch fit, aber sie hat auch schon viel mitgemacht und auch durch meine Leidenserkrankung. Das glaube ich. Durch deine Leidenserkrankung und auch durch die Rauschgiftzeit wahrscheinlich, das war für die Mutter ja auch schwer. Mein Vater hat sich erschossen. Also da kommen noch so 2, 3 Dinge hinterher. Ne? Ich merke schon, eine komplizierte Familiengeschichte. Ja, das ist nicht einfach. Und ich bin ja auch an diese Drogengeschichte herangekommen durch meine andere Schwester, die jetzt schon verstorben ist. Wie lange warst du eigentlich drogenabhängig? Domian, ich bin jetzt noch im Methadon-Programm, ja. Also eigentlich kannst du sagen, dass ich ja kontinuierlich, also ich bin beikonsumfrei. Mhm. Ja? Mhm. Beikonsumfrei bin ich seit genau 12 Jahren nachweislich. Mhm. Wann hast du angefangen mit Heroin? Meine Schwester hat mich das erste Mal am Arm gespritzt mit 16 Jahren. Die Schwester hat dich gespritzt? Ja. Und so hat sie dich da rangeführt? Ja. Ja. Sag mal, was ich gerade fragen wollte, der kleine Mann ist 4 Jahre alt. Nee, 10, Domian. Ach, 10? Ja. Entschuldige, das habe ich gar nicht. 10. Dann ist er ja schon viel weiterentwickelt, als ich gerade gedacht habe. Ja, entschuldige. Entschuldige, ich habe es falsch verstanden. Ich habe es falsch verstanden. Er weiß, dass du sehr krank bist. Wie erklärst du ihm deine Erkrankung? Ach, du, das ist ganz kompliziert. Er leidet darunter. Der leidet unwahrscheinlich darunter, weil er sieht, Mama liegt auf der Couch. Ihr geht's nicht gut. Sie muss dauernd auf die Toilette. Oder so ein ganz lapales Beispiel jetzt, ne? Das Telefon klingelte heute Mittag, ne? Da ging mein Sohn dran und sagte, ach, Oma, Mama kann jetzt nicht ans Telefon kommen, sie kotzt gerade wieder. So, ja. Gibt es Momente? Weil es mir halt wieder so schlecht ging, dass ich mich übergeben musste. Ja, ja. Und der. Gibt es Momente, wo er sogar ausdrückt, dass er Angst hat, dass du stirbst? Ja. Was sagst du ihm dann? Ganz oft. Was sagst du dann? Ganz oft. Ich arbeite also auch ganz eng mit dem Jugendamt zusammen, ja. Und mein Sohn ist auch, wenn er in der Grundschule, der ist jetzt in der Grundschule in der 4. Klasse, ja, der ist auch 3 Tage die Woche in einer flexiblen Erziehungshilfe, wo er nach der Schule abgeholt wird, Mittag gegessen wird, Hausaufgaben gemacht werden und sie dann spielen und er dann erst gegen 17.30 Uhr nach Hause gebracht wird, ja. Naja, aber die Frage ist, wenn es um das Thema Tod geht, was sagst du ihm dann? Ja, dass ich irgendwann sterben werde. Wie nimmt der kleine Mann das auf? Ja, wie nimmst du sowas auf? Der hat Angst. Der hat Angst. Der hat tierische Angst. Ich habe schon auf der Couch gelegen und da hat er sich hier vor die Couch gelegt, hat sich draufgelegt und hat gesagt, Mama, ich schlafe heute nicht im Bett, ich bleib bei dir, ich möchte dich beschützen. Das ist ja nur für dich eine ungeheuer schwere Zeit. Hast du denn Menschen... Jetzt weiß ich, dass mir die nächste Therapie bevorsteht. Die auch wieder sehr stark wird und man weiß noch gar nicht, mit welchen Nebenwirkungen. Nee. Weiß ich noch gar nicht. Hast du denn jemanden, der dich Seele stützt? Also ich bin halt aufgrund der Methadonsubstitution bei einer Psychologin, die auch in der Praxis arbeitet. Aber ansonsten... Gehst du regelmäßig zu der? Ja. Na, immerhin ist das etwas. Ja, das brauche ich. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Also ohne das, dass ich mit jemandem reden könnte, würde ich zugrunde gehen im Moment, ehrlich. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, noch einen Gesprächspartner zu bekommen. Ich überlege gerade, das machen wir gleich mal im Hintergrund, Simone, mit meiner Psychologin. Die wird dich nochmal anrufen und vielleicht hat sie noch eine Idee. Okay. Also du sagst, ich dann annehmen. Ja, also du sagst jetzt, in Bälde kommt das neue Medikament, auf das du Hoffnung setzt. Ja. Und das wirst du auch einnehmen. Das werde ich einnehmen, natürlich. Ja, das würde ich auch machen, klar. Gott, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass die Nebenwirkungen nicht so schlimm sind. Und ich wünsche dir von Herzen, dass das Medikament einen besonders guten Effekt hat, der weit über das hinausgeht, was du bisher erlebt hast. Dass es besser geht, dass es nach vorn geht. Dankeschön. Du bist eine tapfere Frau, Simone, muss ich sagen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Simone. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft und alles Gute auch für deinen Sohn. Und die Christina meldet sich gleich bei dir. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und wir sind verbunden mit Klaus und Klaus ist 44. Guten Morgen, Klaus. Guten Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Klaus. Wir haben vor der Sommerpause schon mal zusammen telefoniert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und zwar habe ich da angerufen, da hatte ich gerade Bescheid gekriegt, dass ich am anderen Morgen eine neue Niere kriegen sollte. Ja, ich weiß, natürlich, ja. Ja, ich bin dann den anderen Morgen in die Transplantationsklinik gefahren. Dann wurde noch eine letzte Untersuchung gemacht, das nennt sich Crossmatch. Dann wurde nochmal aktuell Blut von mir abgenommen und von der Niere so eine Probe genommen, ob das passen würde. Mhm. Hab dann eine Nacht noch im Krankenhaus verbracht. Und am nächsten Tag kam dann der Arzt und sagte, nee, tut uns leid, können wir nicht machen. Der Crossmatch passt nicht. Und dann durfte ich wieder nach Hause fahren. Ach. Dann hat mich das erstmal ziemlich runtergezogen. Natürlich, natürlich. Hab aber 4 Wochen später wieder Bescheid gekriegt, dass eine Niere für mich da ist. Das war dann in unserer Sommerpause? Ja, ja. Bin dann wieder hingefahren und dann war beim zweiten Mal wieder genau das Gleiche. Wieder eine Nacht da bleiben, anderen Tag wieder Bescheid gekriegt. Passt nicht. Ja, wie Nervenzermürbend. Ja, und dann jetzt 3 Wochen später zum dritten Mal Bescheid gekriegt. Da hatte ich dann schon gar nicht damit gerechnet, dass das klappt. Da habe ich gedacht, da schicken dich doch morgen wieder nach Hause. Mhm. Und dann hat es jetzt geklappt. Am 1. August habe ich eine neue Niere gekriegt. Bist du noch im Krankenhaus? Nein, nein, ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder zu Hause. Eine neue transplantierte Niere bekommen? Ja. Wie geht's dir? Also jetzt geht's mir richtig gut. Ich hatte vorher ziemlich Kreislaufprobleme, hatte ich ja damals schon gesagt. Mhm. Seitdem die Niere drin ist, überhaupt nicht mehr. Sonst hatte ich immer einen Blutdruck von 70, 75 rum. Mhm. Seitdem die Niere drin ist, ist er gleich so immer zwischen 120 und 140. Mhm. Mhm. Fühle mich richtig fit. Komme jetzt halt ohne Dialyse aus. Musst wahrscheinlich sehr viele Medikamente aber nehmen. Ja, aber musste ich vorher auch. Sind jetzt halt alles andere, ne? Vorher. Ja. Vorher waren es halt so Medikamente, dass die Giftstoffe aus dem Essen rausgingen. Mhm, und jetzt sind es halt Medikamente, dass die Niere nicht abgestoßen wird. Ja, genau, genau. Wie ist denn das? Kann man so kurz, es ist ja relativ kurz jetzt nach so einer Transplantation, kann man da schon fast alles wieder essen zum Beispiel? Also essen darf ich alles. Das Einzige, was ich nicht essen darf, sind Pampelmusen irgendwie, weil da irgendwas drin ist, was die Wirkung von den Tabletten aufhebt. Aber die habe ich, glaube ich, vorher auch noch nie gegessen. Mhm. Ja, und ansonsten, ich muss halt immer Urinmenge messen, gucken, dass das mit dem Gewicht immer ungefähr passt. Nicht, dass ich irgendwie 3 Liter trinke und die Niere scheidet nur 2 Liter aus am Tag. Ach so, genau. Ja, das muss man dann kontrollieren. Stimmt. Und halt Temperatur messen, weil wenn die Niere abgestoßen werden würde, dann würde auch irgendwie die Temperatur steigen, weil in der Niere selber habe ich kein Gefühl drin. Also ich würde das nicht merken, wenn die ausfällt, also keine Schmerzen. Und ansonsten, wenn irgendwas ist, wenn ich länger als einen Tag Durchfall kriegen sollte, zum Beispiel, müsste ich mich sofort melden, weil die sagen, dann gehen die Tabletten auch direkt ins Klo. Ne? Abgesehen jetzt von den Operationsnarben, die natürlich eine Weile brauchen, die verheilt sind, tut das weh, wenn man eine neue Niere hat? Nein, das tut gar nicht weh. Das merkt man gar nicht. Nein, ich habe jetzt, die Narbe ist noch ein bisschen dick, weil die mussten mich 2-mal aufschneiden. Also am 1. Tag, da lief das mit dem Urin noch nicht richtig und da hatten die halt festgestellt, dass ich unter der Niere einen Bluterguss gebildet hatte und dann haben sie mich nochmal aufgeschnitten, den Bluterguss weggemacht und seitdem läuft alles, aber dadurch ist die Narbe ein bisschen dicker. Also ich kann im Moment auch nur Jogginghosen anziehen, noch keine engen Hosen, aber das ist eigentlich so das Kleinste. Und das hast du ja erzählt, vor dem Sommer, dir ging es ja schon sehr schlecht. Ja. Vielleicht, wenn du es noch mal in ein paar Sätzen zusammenfassen kannst für die Leute, die sich nicht erinnern an das Gespräch. Ja, also ich war vorher 18 Jahre an der Dialyse und die letzten Jahre ging das halt immer weiter bergab kreislaufmäßig. Ich hatte auch schon einen Rollator, den ich zeitweise gebraucht hatte und war immer ständig K.O. und von der Dialyse kaputt und hatte mich dann irgendwie letztes Jahr erst dazu entschieden, mich doch wieder transplantieren zu lassen. Und war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also du warst ja schon ziemlich am Erschöpfungslimit, ne? Ja. Das heißt, da müsstest du dich doch jetzt wie neu geboren fühlen quasi. Ja, tue ich auch. Also ich hatte auch nachher im Krankenhaus, war praktisch 4 Wochen ungefähr im Krankenhaus wegen der Operation, bis das alles gelaufen hat. Und danach habe ich gleich 4 Wochen im Anschluss so eine Reha da gemacht. Hatte auch jeden Tag Sport und sowas. Und das geht körperlich schon aufwärts. Ich habe jetzt auch von den Dialyseärzten für 3 Jahre erstmal zweimal die Woche Sport im Sportstudio verschrieben gekriegt. Also das geht gut aufwärts. Das klingt wirklich toll und da freue ich mich wirklich sehr für dich, Klaus. Denkt man daran, von wem ist diese Niere? Was ist das Schicksal? Ja, das sind jetzt so die Sachen, seitdem ich zu Hause bin, dass ich mir da auch Gedanken drüber mache, okay, von wem ist das wohl und wie lange hält die wohl und Und was für ein Schicksal hatte die Person, die die Niere jetzt gespendet ja. hat? Ne? Ja, aber ich bin ja auch zum Glück in guter psychologischer und ärztlicher Betreuung, war ich ja vorher schon jahrelang und die haben mir das auch nochmal gesagt, also ich soll mir da bloß keine Gedanken drum machen, derjenige wäre sowieso gestorben, der ist nicht für mich gestorben, hat halt noch ein gutes Werk gemacht. Ja, und er wollte es ja, er hat ja offensichtlich einen Organspendeausweis und das war sein Wille auch. Das ist eine gute Nachricht, Klaus. Ich freue mich sehr, dass du dich nochmal gemeldet hast. Ich freue mich sehr, wenn wir Rückmeldungen kriegen, vor allen Dingen, wenn es dann um so dramatische Dinge gegangen ist. Vielen, vielen Dank und alles Gute weiterhin und dass die Niere sehr, sehr lange hält und du jetzt das neue Leben richtig genießen kannst. Ja, will ich auch hoffen. Ja, alles Gute, Klaus. Ja, danke dir. Tschüss, ciao. Und hier ist Christian, 31. Guten Morgen, Christian. Hallo, guten Morgen. Ja, hallo Christian. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, ich glaube, von Außerschnitzelt worden zu sein. Wie bitte? Du bist du glaubst, von Außerirdischen entführt worden zu sein? Ja, ich bin mir da aber nicht so sicher, aber ich glaube es schon, also so, ich würde sagen, ich glaube es 70%. Da gibt es ja immer wieder so Geschichten, ne? Da gibt es ja immer wieder. Genau. Erzähl mal, warum du das glaubst. Naja, also es hat bei mir halt auch, also bei mir sind die Geschichten eigentlich genauso, ich habe mich ja darüber sehr viel belesen, bei mir ist die Geschichte eigentlich so ähnlich wie bei fast allen anderen Fällen. Es hat bei meinem Kindesalter angefangen und bei mir kommt noch dazu, das weiß ich aber auch erst seit 2008, dass mein Vater auch sehr lange Zeit dass er auch wahrscheinlich von Außerirdischen entführt wurde. Ne? Wann glaubst du denn, in welchem Alter? Du bist jetzt 31, wann glaubst du? Also das war das erste Mal, als ich 8 war, da sind mir das erste Mal so ein Wesen begegnet und es war auch keine Entführung. Das war ein sogenannter Bedroom Visitor, also ein Bett, Zimmerbesuch, ne? Mhm. Und die standen dann vor deinem Bett. Genau. Wie sahen die aus? Das waren keine typischen grauen Wesen, also diese mit den großen schwarzen Augen waren es nicht. Das waren ganz andere Wesen. Das waren so eine Art Krakenwesen. Die hatten menschliche Augen allerdings. Mhm. Die waren gelblich und hatten eine schwarze Pupille. Und die waren selbst Purpur und hatten halt 8 Tentakel wie ein Kragen. Und das hört sich jetzt wirklich komisch an. Was hatten die? 8 Tentakel, also ziemlich, die waren 50 Zentimeter groß und stand, und das war auch nur ein Wesen, und stand vor meinem Bett. Das Komische ist halt bloß, dass ich vorher davon geträumt habe und dass ich es dann aber live vor meinem Bett gesehen habe. Und da war ich definitiv wach, das war kein Traum. Okay, lassen wir mal die Geschichte eines Achtjährigen beiseite. Das kann ja wirklich ein Traum gewesen sein. Genau. Und nochmal, du wurdest nochmal entführt. Da war ich allerdings auch, also es waren verschiedene Zeiten. Es war einmal, als ich 8 war, da habe ich das gesehen und das kann auch ein Traum gewesen sein, sonst was. Mhm. Dann einmal mit 11, dann einmal mit 14 und dann noch mit, dann ganz lange Zeit gar nichts und dann nur Träume gehabt. Und dann halt mit 29 nochmal. So, jetzt erzählen wir mal über das, was du mit 29 erlebt hast. Was genau war das? Das war eigentlich ein ziemlich langes Erlebnis. Also da habe ich geträumt, erstmal war es ein Traum und so hat es sich auch öfter mal angekündigt, dass ich zuerst geträumt habe und dann, also es war so ein Traum, dass sich die Wesen mir halt vorgestellt haben und dass sie gesagt haben, dass sie nicht schlecht sind, dass es gute Wesen sind, dass sie... Okay, wir wollen nicht über Träume reden, ich will Fakten haben. Was ist geschehen? Also da ist halt vor meinem Bett ich habe eigentlich ein kleines Zimmer, aber das waren relativ viele Wesen, das waren, ich glaube, 7 Wesen, die waren sehr klein, die waren 1,40 Meter groß und die sind eigentlich nur um mein Bett rumgewuselt, sag ich mal so, komisch, aber ist so. Und dann, dann fehlt mir halt die Erinnerung. Und dann bin ich halt vor der Balkontür, also das ist so ungefähr, sagen wir, muss man gucken, ungefähr so 4 Meter weiter weg, bin ich aufgewacht und dann sind nochmal andere Wesen, haben da gestanden und das hört sich auch komisch an, die haben dann gesagt, das waren Lichtwesen, also die waren lichtdurchströmt. Da habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, dass die halt das Engel nennen, ne? Okay, und was haben die denn gesagt oder was haben die mit dir gemacht, wenn du sagst, du bist entführt worden? Was ist denn geschehen? Na, das war dummerweise, du hast mir ja jetzt nach dem Erlebnis als Erwachsener gefragt, wurde ich nicht so richtig entführt, also da habe ich nur diese Erinnerungstesten, das war, als ich 11 war, dass ich wirklich glaube, entführt worden zu sein, ne? Ja, okay, lass mal die Kindergeschichten zur Seite, deswegen bin ich interessiert an der Geschichte mit 29. Da bist du aufgewacht und hast da irgendwelche Wesen gesehen und dann bist du wieder eingeschlafen und dann warst du auf dem Balkon und hast wieder Wesen gesehen und was haben die Wesen gesagt oder gemacht? Die haben, eigentlich war es mehr das Gefühl, das ich hatte, was mich sehr, also was schön war. Also es war so ein erhabenes und wie soll ich das sagen? Es war so ein himmlisches Gefühl so. Ja, Christian, das, ich sagen wir mal so, ich glaube dir, dass du da etwas Ungewöhnliches hm? Erlebt hast. Niemand darf dir das absprechen. Hm? Aber es ist doch völlig albern, davon zu reden, du bist von Außerirdischen entführt worden. Deswegen habe ich ja gesagt, ich glaube. Ja, also. Das ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Wie gesagt, ich glaube dir, dass du da irgendwas erlebt hast. Lass es Traum sein oder vielleicht was irgendwas anderes. Kann man nicht einfach, wenn man so etwas erlebt hat, das einfach auch so stehen lassen und sagen, Mann, ich habe etwas vielleicht für mich nicht Begreifbares erlebt. Ich nehme das so hin und versuche das nicht in irgendwelche albernen Theorien reinzufropfen, die es hier auf der Welt, auf der Erde so gibt. Naja, könnte man, aber ich habe ich sehe es halt anders als du, sagen wir es mal so. Ja, aber du hast ja nur diffuse, traumatische Erinnerungen. Ja, das ist schon traumatische Erinnerungen, muss ich schon sagen. Ja, traumatische Erinnerungen. Ja, im Sinne von. Also das mit dem, ja, das ist halt Träume sind, genau, das meinst du, ne? Genau. Aber, aber wenn du zum Beispiel sagst, halt na, eine Frage, Christian. Das Komische ist ja auch, dass mein Vater eben diese gleichen Erinnerungen hatte und das alles ganz unabhängig voneinander abgelaufen ist. Das war erstmal was, bevor ich geboren wurde, ne? Und dann hatte er damals ja auch gar nicht so den Zugang zu diesen ganzen Medien und so weiter. Ne? Noch eine Frage. Wenn du sagst, ich bin entführt worden. Ich glaube es nur. Ich sag's so, ja, du glaubst es. Dann musst du doch auch noch mehr zu erzählen haben, als nur das, was du gerade gesagt hast. Ja, aber das wo warst du denn? Wohin? Wo bist du denn? Also, gut, dann erzähl ich das jetzt mal. Ich war halt an Bord so eines Raumschiffes und da waren zwei Wesen. Die sahen aber auch wirklich, tut mir leid, die sahen jetzt auch grau aus und hatten auch große schwarze Augen. Also so wie es in den Geschichten dann auch so ist, ne? Aber wie albern, warum haben Außerirdische immer zwei Augen? Warum haben die überhaupt Augen? Ich habe auch andere Wesen gesehen. Ich habe auch wirklich andere Wesen gesehen. Ich habe auch Wesen gesehen, die ziemlich einer Blume ähnlich sahen und dann halt etwas hatten, was wie eine große Pupille aussah. Das habe ich in so einem... okay, du warst in einem UFO. Und was ist da passiert? Ja, da haben wir halt diese als Graue telepathisch mitgeteilt, dass wir Menschen dabei sind, die Erde zu zerstören. Und dann habe ich eine wirklich fast, also da war ich zwar 11, aber ich habe eine Vision gehabt, wie eine Atombombe explodiert ist und ich mittendrin war. Und ich habe auch wirklich gemerkt, wie ich verbrannt bin. Und das war wirklich keine schöne Erfahrung. Und dann habe ich gesehen, wie die Tiere verbrannt sind um mich herum und wie die gesamte Erde verbrannt ist. Mhm. Und dann war die Vision vorbei und das war halt nicht dieser Grund. Und seit dieser Vision, also ich nenne es mal Vision, ne? Seit dieser Vision habe ich auch in der Bauchgegend ein ganz unangenehmes Gefühl und das ist halt seitdem nicht weggegangen. Und das habe ich erst seit diesem Erlebnis. Und ich bin auch sehr, wie du merkst, vielleicht bin ich auch sehr aufgeregt, wenn ich darüber rede. Ne? Das ist wirklich nicht irgendwie was... Ja, also wie gesagt, ich will dir das die Intensität deines Erlebens gar nicht in Abrede stellen. Ja. Aber wir wissen ja gar nicht, was das ist und wie man das einordnen kann. Aber ich weiß auch nicht, ob es Außerirdische waren. Also ich habe jetzt zwar Außerirdische gesagt, aber es kann auch alles mögliche anderes gewesen sein oder es kann auch ein Traum gewesen sein. Aber ich finde das halt wegen dieser Intensität, glaube ich halt nicht, dass es ein Traum war. Ne? Aber die Message ist ja gar nicht eine schlechte. Ne? Die haben dir gesagt, dass die Menschen dabei sind, die Welt zu zerstören, die Erde zu zerstören. Ja, und dass wir aber noch, wir haben noch einen guten, wir können noch umkehren, haben sie auch gesagt. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was ich daraus mitgenommen habe. Genau, wichtige Frage jetzt für dich. Egal, was das war, UFO oder Gedöns, völlig egal. Was siehst du für dich, für dein Leben daraus? Na, dass ich mich unter andere Menschen einsetze und das habe ich davor eigentlich auch schon gemacht, dass ich halt auch in der, damals war ich 11, da habe ich dann auch eine Umweltgruppe gegründet und habe mich halt für die Umwelt eingesetzt. Jetzt setze ich mich für Menschen ein und arbeite mit Menschen und arbeite zum Beispiel bei der AWO, für das Effektin-Projekt, ne? Okay, so, dann ist es so gut, wenn es so einen Effekt hat, will niemand dagegen was sagen. Christian, danke, dass du angerufen hast. Die Sendung ist vorbei und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, jetzt keine Gruselträume heute Nacht, nicht, dass ihr auch entführt werdet oder irgend so etwas. Es wird schon gut gehen. Das war's für heute. In der Technik Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht und ich wünsche euch jetzt eine gute und ruhige Nacht. Bis morgen. Tschüss.